Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Arbeiten am Nordringkreisel verschoben, Weltgebetstag 2016 und zweites Schicksalsspiel für VC Darm. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Guten Morgen. Die Bauarbeiten am Nordringkreisel müssen verschoben werden. Grund dafür ist die Sanierung der B6. Es soll für die Verkehrsteilnehmer keine Doppelbelastung geben. Sobald die B6-Maßnahme abgeschlossen ist, sollen die Arbeiten am Kreisel beginnen, so die niedersächsische Straßenbaubehörde. Nach jetzigem Stand soll dies Ende Mai geschehen. Immer am ersten Freitag im März findet der Weltgebetstag statt. Allein im Kirchenkreis Nienburg kann heute an 6 unterschiedlichen Orten daran teilgenommen werden. Thematisch geht es in diesem Jahr um Kuba, weil Sprecherin Melanie Logemann. Das ist recht spannend, weil Kuba halt so eine recht umstrittene Geschichte hat. Man kann nicht einfach sagen, so das ist Kuba, sondern das ist eben halt diese ganze Geschichte und das Ganze. Es gehört schon dazu, dass man halt etwas über dieses Land erfährt. Das ist auch das, was daran Spaß macht, dass man wirklich so ein bisschen das Gefühl hat, wenn man da rausgeht, irgendwie man hat wirklich dieses Land irgendwie besucht. Und das Tollste ist die Musik, also die ist echt klasse. Die Vorsitzende des CDU-Samtgemeindeverbandes Maglohe, Susanne Schlüter, bleibt im Amt. Das ergab die Mitgliederversammlung im Neulower Hof, wohin sich auch der Bundestagsabgeordnete Mike Beermann, der Landtagsabgeordnete Jan Ahlers, der Kreisvorsitzende Dr. Frank Schmädecke und der allgemeine Vertreter des Maglohe Samtgemeindebürgermeisters Fritz Jansen begeben hatten. Kurt Kirchmann, Larissa Michalow sowie Olaf Oertzen wurden als stellvertretende Vorsitzende gewählt. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Für die Volleyballdamen des VC Nienburg geht es an diesem Wochenende nach Langenfeld. Der Gegner ist somit der direkte Tabellenkonkurrent. Die erste wegweisende Partie konnte man vergangene Woche gegen Hannover 3:1 gewinnen. Nun sollen weitere Punkte eingefahren werden. Trainer Thomas Plattner versucht, den Druck herauszunehmen. Wir haben keinen Grund, irgendwie Schiss zu haben. Wir werden Vollgas geben, wir werden raushauen, was wir haben. Und gucken, was wir dafür bekommen. Das, was ich eigentlich schon seit x Wochen sage. Wir haben jetzt 3 Siege weiter angefahren und gerne nehme ich auch einen weiteren 4. Sieg. Mit einem souveränen Sieg wäre der Klassenerhalt bereits so gut wie sicher. Beginn der Partie ist Samstagabend um 18 Uhr in Langenfeld. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.